wenn Gamer grillen. Ja? Was grillen Sie? Keine Ahnung, Digga. Sie grillen die Maus. Gamer Mucke Techno Stream und die Computermaus wird heute gegrillt. Gamer grillen die Maus. Gamer grillen, sie grillen kein Fleisch, sie grillen ihre alte PC-Maus, die von Zeug verschließt. Gamer grillen, sie grillen kein Fleisch, sie grillen ihre alte PC-Maus, die vom Zong verschließen ist. Gamer grillen, sie grillen kein Fleisch, sie grillen ihre alte PC-Maus, die vom Zocken verschließen ist. Gamer grillen, sie grillen kein Fleisch, sie grillen ihre alte PC-Maus, die vom Zocken verschließen ist. Wird heute gegrillt dazu. Wir haben ein Leitpass, der als Ketchup grillt. Wir haben ein Leitpass, der als Ketchup. Wir haben ein Leitpass, der als Ketchup. Gamer grillen Computermaus und essen sie mit Wärmeleitpaste. Geil, Digga. Bro, mach mal mehr Bass hier. Aber zack, zack. Stream und die Computermaus wird heute gegrillt. Oh, mach mal mehr Bass hier. Aber zack, zack, Bro.